Zunge. Am Mikrofon ist Bernd Lechler. Als Korrespondent für deutsche Zeitungen und Sender in London tätig zu sein, was kann es Interessanteres und Befriedigenderes geben? Und wenn dann noch eine E-Mail aus dem Buckingham Palace kommt. Gunnar Lützow hat's erlebt und aufgeschrieben. Ingo Kottkamp hat die Geschichte zum radiophonen Leben erweckt. Herausgekommen ist ein Buckingham Blues. We are waiting, more breathless than we were, for the arrivals. The noise is surging up now. The anthem is played. And listen. Schlimmer geht's immer. Cardboard City bzw. Pappstadt. Gleich um die Ecke unter den Arkaden des Army and Navy Kaufhauses an der Victoria Street wäre noch härter. Doch auch der Keller des Easy Everything Internet Cafés neben Webbers heruntergekommenem Apollo Theater ist einer dieser Orte, die einem nachdrücklich genug vermitteln, wie tief man bereits auf der nach unten offenen Dickens-Skala gesunken ist. Dem Geruch nach noch ein Sweatshop. Der Kundschaft nach hingegen schon eines dieser Tag- und Nachtasyle für den zeitgemäßen Obdachlosen auf Durchreise. Insbesondere jene Benutzer, die sich im Untergeschoss bereits häuslich eingerichtet haben, werden aufgefordert, ihren Müll gefälligst wegzuräumen. Fordert die unsichtbare Stimme aus den Lautsprechern nachdrücklich das bunt gemischte Verliererpublikum auf, das bereits mit dem omnipräsenten Orange und Mutsack vom Endlosbahn genug bestraft ist. George Michaels ohnehin schmalztriefende Nummern jetzt auch noch in der verschärften Instrumentalversion. Dazu mahnen eingeblendete Bildschirmbotschaften die Selbstversorger, denen es gelungen ist, trotz der strengen Blicke der Teilzeitkräfte des Nescafé-Ausschanks Verpflegung einzuschmuggeln und nun verborgene Brotzeit online machen. Hast du deinen Arbeitsplatz aufgeräumt? Deine Mutter arbeitet hier nicht. For me it's like urban pressure. So also sieht er aus, der drohende Niedergang. Der Imbissbudenbesitzer gegenüber der Victoria Station, bei dem es für nur 50 Pence einen Becher Tee und ein paar aufmunternde Worte gibt, grüßt bereits auf Deutsch mit »Hallo, mein Freund«. Die schwarz gekleideten Aufpasser im Easy Everything, die das fachlich geschulte Beratungspersonal abgelöst haben, schauen langsam genervt. Und im gegenüberliegenden 24-Stunden Sainsbury's kennt man sich im Billigregal der abgelaufenen Mindesthaltbarkeitsdaten besser aus, als einem lieb ist. Kaum noch Bargeld, alle Freunde zurück in Europa oder weitergezogen über Mumbai nach Hongkong. Wenn dann auch noch im Posteingang Ebbe ist, kann sowas einem ganz schön die Stimmung verhageln. Und über eines dieser schlichten grauen T-Shirts nachdenken lassen, auf denen in großen schwarzen Lettern steht IHTFP. Und das heißt nicht etwa, ich habe tolle Ferienpostkarten, das heißt, I hate this fucking place. Doch was ist das da für eine Mail? Zwischen Sibusium Behele and his Fish Helicopter und You are invited to the launch of New York Rocker. Eine Nachricht, die man mir früher mindestens vermittels eines reitenden Boten überbracht hätte. Tee bei Königin Elisabeth II. Von England. Wie glamourös ist das denn? Und das auch noch im Jahr ihres goldenen Thronjubiläums. Mehr Glück kann ein Mensch nicht haben, zumindest wenn er gebürtiger Hamburger ist. Einziges Problem, die schriftliche Einladung ist an eine meiner alten Adressen gegangen und auf die Schnelle ist nicht mehr herauszutelefonieren, an welche. Eine zweite Einladung gibt es nicht und obendrein wäre dann ja auch die aktuelle Wohnanschrift zu erwähnen, die sich in Südost 23, auch bekannt als Lovely Lewisham, befindet. Was einen in London ungefähr so akzeptabel macht wie in Berlin, wo ja nun wirklich fast alles erlaubt ist, eine Adresse in Neukölln. Also zuerst zu Fuß in den Stratton Ground, eine Marktstraße unter Denkmalschutz, ziemlich genau im Fadenkreuz zwischen Buckingham Palace, Tate Britain, Westminster Abbey und Victoria Station, genau gegenüber dem Londoner Broadway. Hello, Hier habe ich mir mal eine heruntergekommene Bude über einem Herrenbekleidungsfachgeschäft mit zwei echt sympathischen Typen geteilt, deren Hobbys von ergreifender Schlichtheit waren. Playstation und Kiffen. Zwischenzeitlich mal ein Steak in die Pfanne hauen und bei offener Küchentür rösten. Was mich irgendwie unangenehm an meine 4 Wochen auf der Lorry Park Avenue in Lower Sydenham erinnert, die ich dort mit 3 seltsamen Jungs aus Bath, Bukarest und Shrewsbury verbrachte. Kollektive Hobbys. Playstation und Kiffen. Zwischenzeitlich mal SimCity spielen. Bis Sheldon, der Problemlöser, kam. Der auf baldige Sanierung seiner in korrekter Hanglage gelegenen Immobilie erpichte Hausbesitzer hatte ihn eines Tages vorbeigeschickt. Über Sheldon, den Problemlöser, hieß es in der Gegend, dass er a. ein echtes enger Managementproblem und b. deswegen auch schon einige Zeit hinter skandinavischen Vorhängen verbracht hätte. Mission accomplished. Doch weder Danny, der gewichthebende Eastender mit praktischer Hooligan-Frisur, noch Stefan, der sich nach einem an die Wand gesetzten Auto und 2 zerlegten Motorrädern in Frankreich besser nicht mehr blicken lässt und nun gemeinsam mit Danny in einem 5-Sterne-Hotel Frühstücke am Fließband zubereitet, lassen sich blicken. Wahrscheinlich im Koma. Und so wirklich vermisse ich weder das klaustrophobische Dasein auf 2 Quadratmetern für geschenkte 1000 Ex-Mark pro Monat, noch die karge Konversation mit den beiden. Lieblingswort des flüchtigen Franzosen? Bullshit? Also, zurück in den manhattanesken Menschenstrom. Gnadenlos drängt er sich in die umliegenden Bürotürme, die einen nicht unerheblichen Teil der englischen Verwaltung beherbergen. Was ebenfalls gegen diese Ecke als Wohnsitz spricht, falsch geparkte Kleinlastwagen lösen hektischen Terroralarm aus. Und der erste Gedanke, den man hat, wenn beispielsweise gegen 5:30 in der Früh im Nachbarhaus eine Erdgeschosswohnung von einer Gasexplosion akkurat in ihre Einzelteile zerlegt wird, gilt sofort der aktuellen Entwicklung in Nordirland. War da nicht was? Und wenn ja, was? Ebenfalls unerfreulich, irgendwo nicht weit über dem Haus verläuft eine tiefer gelegte Flugroute. Aber dazu später. Okay then, go on then, what is it? Let's all go down to Oxford Circus, Passage Balgar Square, and then from Charing Cross right up to Euston, then change to the Victoria, and then the Piccadilly takes us round to Gloucester Road, Kensington and Notting Hill, Gate Hall and Park and Shepherd's Bush, Ladbroke Grove and Westbourne, and Royal Oak and Paddington, Edgware Road and Baker Street, Great Portland Street and Euston Square, Barbican and all the East, and change for Tower Hill, Fulham Broadway, heading down for Wimbledon Park, now across the Thames, back to Earls Court, right up to Victoria. Change for Green Park, home in time 40 to check the map to find the route to start again. Mind the gap. Mit der Victoria Line geht es über Highbury, Islington, wo einem auch schon mal Wohngelegenheiten mit verschimmeltem Badezimmer und durchlöcherten Küchenfenstern für 110 Pfund in der Woche angeboten werden. Irgendwer nennt's immer. Richtung Darlston, Kingsland, was sich im schönen Stoke Newington befindet. Eine Gegend, in der eigentlich nur 2 Sorten von Leuten wohnen. Hartgesottene Arsenal-Fans, wie beispielsweise der im Besitz einer der begehrten Jahreskarten befindliche Kollege vom Hamburger Nachrichtenmagazin, und alle, die sich nichts anderes mehr leisten können, aber noch nicht weit unten genug sind, um in Peckham aufzuschlagen. Sozusagen eher Brooklyn vor Giuliani als Bronx. Aber schlimm genug. Das Chaos da drüben gegenüber dem Bahnhofsausgang beispielsweise. Selbstmordattentat? Meteoriteneinschlag? Nö, bloß die Überreste vom Wochenmarkt. Bis in die Prince George Road, in der ich mal 2 echt schlechte Wochen verbrachte, sind 5 Blocks nach Norden zu gehen und dabei mindestens 2 sichtbare Demarkationslinien zu überschreiten. An denen kommt es immer wieder zu Reibereien, die man besser nicht mal aus der Ferne betrachtet. Ein stinknormaler Äpfelklau im Cornershop löste unlängst eine mit Pflastersteinen und Stuhlbeinen ausgetragene Massenschlägerei aus. Und wie hatte mich doch eine meiner Nachbarinnen begrüßt? Na, Auch hier gelandet? Und? Wie viele Morde schon gesehen? Bei ihr waren es 9. Einer davon direkt vor ihrer Haustür. Wobei glücklicherweise eher Stich- als Schusswaffen das Problem sind, was das Risiko zufällig eingefangener Kugeln vermindert. Und bei den Londoner Verkehrsverhältnissen, die die durchschnittliche Verkehrsgeschwindigkeit auf der Höhe des 19. Jahrhunderts belassen haben, machen Drive-by-Shootings auch nicht gerade viel Sinn. Bullshit? Bullshit. Bullshit. Bullshit. Bullshit. Doch von Post für mich ist in Nummer 45 keine Spur. Nicht mal in den Keller, in dem sich noch mein halber Hausstand befindet, komme ich noch. Aber wenigstens ist ansonsten alles im Lot. Fröhliche Ameisen machen sich über die Frühstücksreste her, es riecht nach Weed. Aus dem ersten Stock dröhnt Rugger und weiterhin verkündet das handgeschriebene Schild am Küchenschrank: Them things inside belongs to Tracy. Buy your own. Genau. Bye, bye, Tracy. Und hallo, Judith. Die drei Häuser weiter wohnt und als Melancholikerin meines Vertrauens für gleichmäßig schlechte Laune sorgt. Ihr Hauseingang erinnert mich an eine Installation Mike Nelsons, ihr Arbeitszimmer an den armen Poeten. Und ich dachte immer, Kunstkritiker würden einigermaßen bürgerlich leben. Doch anscheinend wird in London noch schlechter gezahlt. Traurig wedelt sie mit Rechnungen vom letzten Jahr. 30 Pfund. Sie geben mir nicht mal diese verfluchten 30 Pfund. Deswegen jetzt einen Aufstand machen? Anschließend der bekannte Monolog über schlechte Laune in London im internationalen Vergleich. Ein Freund aus Kapstadt findet's ebenfalls schlimm und so richtig froh über das volle, tolle London ist nur ein Moskowiter. Was mich unangenehm daran erinnert, wie schnell sich neue Vergleichsmaßstäbe einschleichen. Ich kenne beispielsweise einen auf der ebenfalls als Schäl geltenden Südseite der Themse hausenden Häuslebauer, der es da unten wirklich okay findet. Im Vergleich mit nigerianischen Verhältnissen. Doch bevor mich Stories über schlecht bezahltes Babysitten im Schloss Windsor weiter runterziehen, zieht es mich wieder die Stoke Newington Road runter. Vorbei an den Telefonbudencafés, den schäbigen Diners, den Second-Hand-Läden und den Pawnshops, in denen man sich für einen Pfund wirklich nützliche Dinge kaufen kann. Festklebendes Isolierband beispielsweise, für durchlöcherte Schuhe. Funktioniert immerhin an trockenen Tagen. So weit runter zieht es mich, dass die Straße irgendwann die Kingsland Road ist, wo sich mein fröhlicher jamaikanischer Ex-Vermieter mal wieder einen fröhlichen Tag macht. Positiv denken, Mann. Das ist wohl das Geheimnis seines Erfolges. Und freundlicherweise hat er auch gleich ein paar Broschüren über die Kraft positiven Denkens in seinem Laden liegen. Aber was soll's. Wenigstens hat er mich nicht mal über den Tisch zu ziehen versucht. Was in einem Zimmer ohne Tisch allerdings auch schwierig geworden wäre. Und was sehe ich? Die königliche Post ist da! Die königliche Post ist da! Die königliche Post ist da! Die königliche Post ist da! Die königliche Post ist da! Nach einem weiteren Fußmarsch ist dann endlich vertrautes Terrain in Sicht und so etwas wie eine U-Bahn in Reichweite. Einsteigen, umsteigen. Umsteigen, umsteigen. Fulham Broadway. Aussteigen, einsteigen. It's like urban pressure. Umsteigen, umsteigen. Now we cross the Thames. Einsteigen, umsteigen. Umsteigen, umsteigen. Aussteigen, einsteigen, aussteigen. Aussteigen, aussteigen, aussteigen, aussteigen. 3 Stunden später. Erledigt wie immer in London, erreiche ich mit letzter Kraft und schmerzenden Füßen die verschnarchte Doppelhaushälfte, die ich derzeit für weniger als die Betriebskosten bewohne, und beschäftige mich kurz mit der Hauskatze, die ihrer russigen Schwärze wegen originellerweise Sooty heißt, wie wahrscheinlich 10 Millionen anderer schwarzer Katzen auch. Eine halbe Dose Katzenfutter, 59 Pence für Sie. Danach noch eine halbe Portion Sainsbury's Economy Pasta, 29 Pence für mich. Ein schneller Blick durchs Haus, dessen halbes Mobiliar man eigentlich inzwischen in den Trendläden auf der Brick Lane für ziemlich viel Geld losschlagen könnte, gibt die beruhigende Gewissheit, dass alles an seinem Platz ist. Couchgarnitur, Porzellanfigurensammlung, Topfpflanzen. Und vom Sammelteller lächelt über all dem Albtraum an Kleinbürgerlichkeit Prinzessin Diana, über die man jetzt ja nur noch Gutes sagen sollte. Tja, anderes Thema. Ebenfalls schön anzusehen die aus Urlaubspostkarten selbst gefertigten Collagen an den pastellgelben Wänden. Und natürlich die impressionistischen Postkarten im Wechselrahmen. In der Nacht habe ich einen Traum. Ich sitze beim Staatsbankett Ihrer Majestät gegenüber, während im Hintergrund Richard von Weizsäcker eine Rede über das Werk von Gilbert und George hält. Dann fällt mir ein, dass ich ja gar keine Ahnung habe, was man mit gekrönten Häuptern so redet, und finde das irgendwie peinlich. Doch die Abwechslung von meinen Standardträumen genieße ich trotzdem, denn wie sieht das sonst so aus? Erstens, ich stehe auf der London Bridge und blicke Richtung City. Eine Boeing 737 kracht in die Hochhäuser. Schlimm, schlimm, denke ich. Aber zum Glück stehe ich ja eigentlich weit genug entfernt. Doch Irrtum. Feuerreise, Ende, alles schwarz. Zweitens. Ich stehe an der Kreuzung Bethnal Green Road, Brick Lane, und blicke Richtung Liverpool Street. Ein Hubschrauber kracht in den Komplex über dem Bahnhof. Und schon wieder. Irrtum. Feuerreise, Ende, alles schwarz. Drittens. Ich stehe in der Schlange vor der Suppenküche der Heilsarmee auf Hamburg St. Pauli. Als ich endlich an der Reihe bin, erklärt mir der diensthabende Offizier, dass die Suppe alle sei, und gibt mir den guten Rat, es am folgenden Tag noch einmal zu probieren. Noch einmal zu probieren. Noch einmal zu probieren. Noch einmal zu probieren. Deine Mutter arbeitet hier nicht. Noch einmal zu probieren. Noch einmal zu probieren. Nach dem Erwachen plagen mich zwei Fragen. Was redet man mit einer Königin, wenn man sie denn zu Gesicht bekommt? Und was zieht man dazu an? Ersteres Problem löst der mit dem Orden des britischen Empire ausgezeichnete Bob, der 20 Jahre lang in den Diensten ihrer Majestät die Welt bereist hat und lustigerweise als erster Botschaftssekretär mal in Budapest für den Vater einer befreundeten Diplomatentochter gearbeitet hat, die jetzt in Berlin Kongresse über situationistisches Nachtleben veranstaltet. Beim Lunch in seinem Club am St. James Square raubt er mir jegliche Illusion. Keine Sorge, junger Mann. Die Gesprächspartner werden ohnehin vorsortiert, und als Deutscher wird man da höchstens mit Nachdruck aus dem Weg geräumt. Weiteren Rat in Gesellschaftsfragen bekomme ich von einer befreundeten Baroness, die bereits in ihrer Schulzeit in der Schülerzeitungsrubrik »Fragen Sie Frau Konstanze« der Menschheit mit Rat und Tat zur Seite stand. Als Tochter der Generalsekretärin der Berlin-Brandenburgischen Adelsgewerkschaft weiß sie beispielsweise, dass man sich höchstens wegen, aber niemals mit Damen duelliert. Und auch bei dem auf der Einladungskarte vermerkten Dresscode Morning Coat, Morgenmantel, weiß sie natürlich nicht nur sofort Bescheid, sondern auch, wo es sowas für preiswert zu leihen gibt. Nur ist Oxford leider nicht um die Ecke. Also auf den langen Marsch nach South Kensington zu Moss Broshire, wo es bereits für den Gegenwert eines Billigflugs Frankfurt-London für 3 Tage das komplette Programm zu mieten gibt. Bis auf den Zylinder, der nochmal 25 Quitten extra kosten würde. Einsteigen, umsteigen. Yeah. Umsteigen, umsteigen. Harlem Broadway. Aussteigen, einsteigen. It's like urban pressure. Vorortstraße runter, links. Vorortstraße hoch, rechts. Heil über den Kirchberg kommen und beim Abstieg auf den nötigen Sicherheitsabstand zu den Council Estate Blocks achten, deren Dächer vor was und wem auch immer mit eher ungemütlich aussehenden Stahlspitzen gesichert sind. Dabei ist die Gegend sofern man nicht auf die blöde Idee kommt, im Revier anderer Leute Crack zu verticken oder bei den Homies mal offensiv nachzufragen, seit wann Cricket mit dem Baseballschläger gespielt wird, eigentlich verhältnismäßig sicher für Londoner Verhältnisse. Anders als draußen in, sagen wir, Leytonstone, wird einem auf dem Waldhügel auch nicht wegen eines Mobiltelefons ohne Vorwarnung in den Kopf geschossen. Die Vorortstation trägt, als wäre eine Supergroup des West Coast Gangster Rap am Start, den schönen Namen Connex South Central. Connex South Central. An dem per Plakette als Center of Excellence ausgewiesenen Bahnsteig lauern bereits die üblichen Verdächtigen und warten auf den Zug. Bis auf das entzückende Ehepaar in den etwas zu auffälligen Markenklamotten, das eher auf den Endzug zu warten scheint und schlecht gelaunt von dessen Begleiterscheinungen in der Zwischenzeit den vielleicht vierjährigen Sohn zum Verzehr minderwertiger Nahrungsmittel ermutigt. Friss endlich die Fritten oder es gibt auch die Fresse, entfährt es der massiv goldbehangenen Erziehungsberechtigten, die im nächsten Moment auf Selbstmitleid umschaltet und Mann, Kind und Umstehenden singenderweise zu verstehen gibt, dass die dumme, dumme Mutti mal wieder knallbesoffen ist. Dabei dürfte das noch ihr kleineres Problem sein. Das größere, weil kostenintensivere, lässt sich auch auf 5 Meter Entfernung an den Stecknadelkopf kleinen Pupillen ablesen. Vorbei an Brockley, Honor Oak Park und New Cross Gate geht die Reise Richtung London, das sich dann in South Kensington von seiner besonders teuren, aber deswegen noch lange nicht glamourösen Seite zeigt. Der Verkäufer bei Cecil G. erinnert mich schmerzhaft daran, dass gefühlte und real existierende Größen auch schon mal auseinandergehen. Eine Nummer größer gefällig? Dann ist es soweit. We are waiting, more breathless than we were, for the arrivals. The noise is surging up now. The anthem is played, and listen. Komplett verkleidet komme ich am Buckingham Palace an. Aber was ist das? 8000 andere Leute sind ebenfalls eingeladen. Wie an jeder beliebigen Bushaltestelle heißt es erstmal Schlange stehen. Und endlich auf der anderen Seite des Palastes angelangt, stelle ich mit Schrecken fest, dass es, abgesehen von einigen wohlbehüteten Debütantinnen aus Devon, dort heutzutage im Prinzip nicht anders zugeht als daheim im herben Berlin-Friedrichshain auf dem Boxhagener Platz. Über dem linken Auge trägt man als junger Mensch von heute auch schon mal ein Piercing. Auf der rechten Schulter ein Tattoo und zur Krönung einen angetäuschten Irokesen auf dem Kopf. Auf dem betrüblichen Heimweg erwartet mich dann obendrein auch noch am Wegesrand eine leere, vom letzten Regen durchweichte Zigarettenschachtel der Marke Royals. Schlimmer geht's eigentlich nimmer. Buckingham Blues, E-Mail von der Queen, eine Geschichte von Gunnar Lützow. Den Text sprach Janek Petri, Radiophonie Ingo Kottkamp. It has been a hard day's night, and I have been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel all right. You know I work all day to get you money to buy you things. And it's worth it just to hear you say you are going to give me everything. That's why I love to come home. 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you, holding me tight, tight. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel all right. A Hard Day's Night im Dschungel. Ein Arbeitersong von einem englischen Working-Class-Jungen von John Lennon, nämlich in der distinguierten Diktion von Schauspieler Peter Sellers, der das gerade sprach, klingt's natürlich erheblich weniger verschwitzt. Jetzt haben wir Norman Cook alias Fatboy Slim, dessen letztes Album Halfway Between the Gutter and the Stars hieß, auf halber Strecke zwischen der Gosse und den Sternen, als würde er seinem Aufstieg und Erfolg als Dancefloor-Produzent nicht so ganz trauen. Dabei hat er in seiner Heimatstadt Brighton auf dem städtischen Walk of Fame schon einen Stern im Asphalt, ganz wie in Hollywood und gleich neben Winston Churchill. Fatboy Slim mit Demons, am Mikrofon gastiert Macy Gray. Yeah. My mother's half English, and I'm half English too. I'm a great big bundle of culture, tied up in the red, white and blue. I'm a fine example of your Essex man. I'm well familiar with the Hindustan, cos my neighbours are half English, and I'm half English too. My breakfast was half English, and so am I, you know. I had a plate of Marmite soldiers, washed down with a cappuccino. And I had a veggie curry about once a week. The next day I fry out the bubble and squeak, cos my appetite's half English, and I'm half English too. Dance with me to this very English melody, from Morris dancing to Morrissey. All that stuff came from across the sea. Britannia, she's half English, she speaks Latin at home. Was born in the Lebanon. How he got here, I don't know. And those three lions on his shirt, they never sprung from England's dirt. Them lions are half English, and I'm half English too. Beautiful country you are.